Was hast du mir gesagt? Ich komme nicht mehr nach. Doch hast du zwar gesagt, die Seele wird geschlafen. Vielleicht ein anderes Mal hab ich dich dann gefragt. Okay, mach's gut, viel Spaß noch, hast du mir dann gesagt. Und jetzt rave ich nur allein. Und ich wünsche dir noch viel Glück. Und ich kann dir wieder frei. Und ich danke dir. Dann hast du mir gesagt, ich komme nicht mehr nach. Doch hast du zwar gesagt, ich werde nur geschlafen. Vielleicht ein anderes Mal hab ich dich dann gefragt. Okay, hast du mir gesagt, ich komme nicht mehr nach. Und jetzt rave ich allein. Und ich wünsche dir noch viel Glück. Und ich kann dir Seele frei. Und ich danke dir für dich.